Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Jong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über Berichte von Flüchtlingen über schwere Strafen in Nordkorea für das Anschauen südkoreanischer Serien. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Südkorea nimmt Artillerieübungen nahe innerkoreanischer Grenze wieder auf. Südkorea bezweifelt Nordkoreas Angaben zu Test von riesigem Sprengkopf. USA verurteilen Nordkoreas Raketenstart. Das südkoreanische Militär hat erstmals seit etwa 6 Jahren wieder Schießübungen der Artillerie in der Nähe der innerkoreanischen Landgrenze abgehalten. Einer Militärquelle zufolge fanden die Übungen am Dienstagvormittag auf 2 Schießübungsplätzen in den Provinzen Gyeonggi und Gangwon statt. Dabei kamen unter anderem K9-Panzerhaubitzen zum Einsatz. Etwa 140 Artilleriegranaten wurden abgefeuert. Bei der Schießübungsplätze befinden sich weniger als 5 Kilometer von der militärischen Demarkationslinie MDL entfernt. In dem Grenzstreifen hatte es seit der Unterzeichnung des innerkoreanischen Militärabkommens im September 2018 keine Artillerieübungen mehr gegeben. Süd- und Nordkorea hatten darin vereinbart, für Schießübungen der Artillerie und Feldmanöver auf Regiment oder höherer Ebene jeweils einen Abstand von mindestens 5 Kilometern zur MDL einzuhalten. Angesichts einer Reihe von Provokationen durch Nordkorea seit Ende Mai hatte die südkoreanische Regierung am 4. Juni beschlossen, das Abkommen vollständig auszusetzen. Nordkoreas Behauptung, eine neue taktische ballistische Rakete mit einem 4,5 Tonnen Supersprengkopf erfolgreich getestet zu haben, ist nach Einschätzung des südkoreanischen Militärs wahrscheinlich eine Täuschung. Diese Einschätzung teilte der Vereinigte Generalstab JCS am Dienstag vor der Presse mit. Nordkorea hatte mitgeteilt, bei 2 Starts am Montag die maximale Reichweite von 500 Kilometern und die minimale Reichweite von 90 Kilometern erprobt zu haben. Diesbezüglich stellte der Generalstab die Notwendigkeit in Frage, die minimale Reichweite zu testen. Der Flug der 2. Rakete sei nicht normal verlaufen, betonte er. Die von Nordkorea bekannt gemachten Reichweiten deuteten darauf hin, dass beide Raketen im Binnenland eingeschlagen sind. Dazu hieß es von JCS, Tests im Binnenland seien extrem selten. Dass diese Versuche erfolgreich gewesen seien, sei sehr wahrscheinlich eine Lüge. Auch die Angaben über einen 4,5 Tonnen schweren Gefechtskopf hält der JCS für wenig plausibel. Die Rakete vom Typ Hwasong-11 könne 500 Kilogramm bis 2,5 Tonnen Nutzlast führen. Für eine Erhöhung auf 4,5 Tonnen seien die Entwicklung weiterer Technologie und zusätzliche Tests erforderlich, hieß es. Das US-Außenministerium hat die Starts von 2 ballistischen Raketen durch Nordkorea am Montag verurteilt. Damit sei gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen worden, erklärte das Büro des Sprechers des Außenministeriums. Sie stellten eine Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit dar. Außerdem untergrabe Nordkorea damit das globale Nichtverbreitungsregime. Das Büro bekräftigte, dass das Versprechen zur Verteidigung Südkoreas und Japans eisern sei. Die USA würden sich weiter eng mit ihren Verbündeten und Partnern beraten, wie Nordkorea am besten von Aggressionen abgehalten werden kann. Darüber hinaus solle das internationale Vorgehen gegen Nordkoreas Bruch von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats koordiniert werden, hieß es weiter. Präsident Yoon Sung-yeol hat die Hoffnung geäußert, dass die neue Nationalversammlung die Probleme im Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Bevölkerung auf kluge Weise lösen wird. Er hoffe, dass die 22. Nationalversammlung zum Schauplatz guter Politik werde, sagte Yoon auf einer Kabinettssitzung am Dienstag. Er sagte weiter, dass die Nation derzeit vor einem Berg von Herausforderungen sowohl intern als auch extern stehe. Diese könnten nur bewältigt werden, wenn man Kräfte bündle. Hinsichtlich der niedrigen Geburtenzahlen und der Alterung der Bevölkerung liege ein nationaler Notstand vor. Die soziale Polarisierung und die Konflikte zwischen den verschiedenen Schichten und Generationen entwickelten sich zu ernsthaften Problemen, die die Zukunft des Landes nachhaltig bedrohten, betont er weiter. Ziel der Staatsgeschäfte, Ziel der Politik sei es, die Schwierigkeiten im Leben der Bürger zu bewältigen und sie noch glücklicher zu machen, sagte Yoon. Der Vorsitzende der koreanischen Kommunikationskommission KCC, Kim Hong-il, ist am Dienstag zurückgetreten. Der Rücktritt des Leiters der Rundfunkaufsichtsbehörde erfolgt ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt Ende Dezember. Im Vorfeld einer Abstimmung über einen Amtsenthebungsantrag gegen ihn im Parlament bot Kim Präsident Yoon Sung-yeol seinen Rücktritt an. Yoon akzeptierte das Rücktrittsgesuch. Wie verlautete, habe Kim aus Sorge vor einer Lahmlegung der Arbeit der Kommission im Falle der Verabschiedung des Antrags in der laufenden Woche seinen Rücktritt beschlossen. Die Demokratische Partei und vier weitere Oppositionsparteien hatten am 27. Juni einen Antrag auf die Amtsenthebung von Kim eingebracht. Zur Begründung hieß es, dass die aktuelle Situation in der Kommission gesetzwidrig sei, weil nur zwei auf Empfehlung des Präsidenten ernannte Mitglieder darin vertreten sind und Beschlüsse fassen. Das Gremium solle sich eigentlich aus fünfständigen Mitgliedern zusammensetzen. Die Inflationsrate in Südkorea ist im Juni erneut gesunken. Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag kletterte der Verbraucherpreisindex im Juni gegenüber dem Vorjahr um 2,4% auf 113,84. Der Preisanstieg hat sich damit den dritten Monat in Folge verlangsamt. Die Warenpreise zogen um 2,7% im Vorjahresvergleich an. Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich um 6,5%, Industriegüter um 2,1%. Die Strom-, Gas- und Wasserpreise stiegen um 0,9%. Die Dienstleistungspreise kletterten um 2,2%. Der Preisindex ohne Berücksichtigung der Nahrungsmittel- und Energiepreise, die Kerninflation nach dem Konzept der OECD, legte um 2,2% zu. Eine Gewerkschaft von Samsung Electronics hat am Montag zu einem Generalstreik aufgerufen. Die National Samsung Electronics Union, die größte Gewerkschaft des Unternehmens, forderte am Montagnachmittag einen freien Tag für alle Beschäftigten und einen gerechten Ausgleich für ihre Mitglieder, die den Tarifvertrag für 2024 nicht unterzeichnet haben. Die Unternehmensleitung habe jedoch ihre Forderungen nicht akzeptiert, teilte die Gewerkschaft mit. Daraufhin rief sie zu einem Generalstreik auf. Die Gewerkschaft werde mit einem Generalstreik nach dem Prinzip ohne Lohn keine Arbeit kämpfen, bis ihre Forderung erfüllt sei, erklärt ihr Vorsitzender Son Umuk. Sie kündigte an, zuerst am 8. Juli in einen dreitägigen Generalstreik zu treten. Die Unternehmensleitung und die Gewerkschaft haben seit Januar Tarifverhandlungen geführt, konnten dabei ihre Differenzen aber nicht abbauen. Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat am Dienstag Dokumente über innerkoreanische Gespräche in den 1980er Jahren freigegeben. Freigegeben wurden die Bände 10 und 11 des Dossiers über innerkoreanische Gespräche, die 2000 Seiten umfassen. Enthalten sind Dokumente über die Gespräche im Sportbereich und Rotkreuzgespräche, die Süd- und Nordkorea zwischen 1981 und 1987 geführt hatten. Einige Teile wurden aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht. Ein Beamter des Vereinigungsministeriums erklärte, dass diesmal 85% der betreffenden Dokumente freigegeben worden seien, während es beim letzten Mal nur 70% gewesen seien. Yi Ho-ryong, Leiterin des Zentrums für Sicherheit und Strategie des Korea-Instituts für Verteidigungsanalyse, sagte, dass Nordkorea in Bezug auf die getrennten Familien zunächst einen freien Verkehr zwischen Süd- und Nordkorea gefordert habe. Nordkorea habe damit offenbar beabsichtigt, an verschiedenen Orten in Südkorea Gedankengut, Kultur und Anweisungen direkt zu übermitteln, erklärte Yi, die an der Vorprüfung der Freigabe beteiligt war. Mindestens 9 Menschen sind am Montagabend bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Seoul getötet worden. 6 Personen wurden verletzt, als ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr war ein 68-jähriger Mann um 21.27 Uhr mit seinem Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren, die auf einem Bürgersteig nahe einer Kreuzung an der U-Bahn-Station City Hall warteten. Der Unfallverursacher war laut Polizeiangaben in falscher Richtung unterwegs und war zuerst mit 2 anderen Fahrzeugen kollidiert und dann in die Menschenmenge gefahren. Der Fahrer wurde am Unfallort festgenommen, er stand laut Polizei nicht unter Alkoholeinfluss. Das Fahrzeug soll plötzlich beschleunigt haben, habe der Mann gegenüber der Polizei gesagt. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Heute begrüßt die Kang Kyung zur Deutschlandausgabe von Kreuzung quer durch Korea. Das Verteidigungsministerium in Südkorea hat neulich einen Bericht über die Menschenrechtslage in Nordkorea 2024 herausgegeben. Daraus geht vor allem hervor, dass das nordkoreanische Regime die Kontrolle über den Konsum von südkoreanischen Kulturinhalten verschärft hat. Laut Zeugenaussagen wurde bereits gegen mehrere Personen, die südkoreanische Fernsehdramen sahen, wiederhörten oder diese verbreiteten, die Todesstrafe verhängt. Darüber fahren Sie gleich mehr im ersten Beitrag. Danach hören Sie Asien kompakt. Zum Schluss erfahren Sie mehr über archäologische Unterwasserausgrabungen in den Gewässern um die Insel Seongnyeo-do im Südwesten des Landes. Mehrere wertvolle Relikte wie Celadon aus der Koreazeit wurden bereits geborgen. Hören Sie das Lied Think About You, gesungen von Asoto Yonyeon. Yeah. Oh, yes, you are. die salty, babe. 마치 얼음처럼 차가웠던 나는 나를 향한 내 미소를 느꼈을 때 내 마음은 이미 타오르는 한여름. 서로 미워한 적도 있었지. 싸운지 연했지 모를 만큼 여기서 또 한 번 너와 나 둘만의 사랑 깨지네 느껴지네 오늘 밤 Baby don't wait Das Vereinigungsministerium in Südkorea hat am vergangenen Donnerstag einen Bericht zu den Menschenrechten in Nordkorea 2024 herausgegeben. Erstmals wurde darin bestätigt, dass das nordkoreanische Regime die Kontrolle über Bewohner, die südkoreanische Popkultur konsumieren, verschärft hat, um sein System aufrechtzuerhalten. Gegen Nordkoreaner, die südkoreanische Fernsehdramen sehen, Lieder hören oder verbreiten, kann die Todesstrafe verhängt werden. Nordkorea hat neulich drei Gesetze in Bezug auf die Kontrolle von Gedanken und Kultur erlassen, darunter ein Gesetz zur Aufrechterhaltung der Bildung junger Menschen sowie zum Schutz der Kultursprache Pyongyangs. Unter Anwendung dieser sogenannten drei schlechten Gesetze Kim Jong-uns sollen Zeugenaussagen zufolge im letzten Jahr Personen, die südkoreanische Kultur verbreiten, wie Mörder oder Schwerverbrecher behandelt und hingerichtet worden sein. Ein Flüchtling aus Nordkorea berichtete, dass man zur Zeit von Kim Jong-il wegen der Verbreitung von südkoreanischen Filmen und Dramen in ein Arbeitslager geschickt wurde. Seit die Gesetze gelten, komme man allein wegen des Anschauens von südkoreanischen Inhalten ins Gefängnis. Personen, die solche Filme und Dramen ins Land brachten, erhalten lebenslänglich. Laut dem Bericht wurden vier Personen aufgrund des Gesetzes zur Abwehr von reaktionärer Kultur und Gedankengut öffentlich hingerichtet. Eine Frau in ihren 20ern, die im letzten Jahr mit einem Holzboot über das Ostmeer nach Südkorea gekommen war, berichtete Journalisten gegenüber, dass drei ihrer Freunde hingerichtet wurden, weil sie koreanische Fernsehserien gesehen hatten. Solche Fälle ereigneten sich im ganzen Land immer häufiger. Ein vom Ministerium für Staatssicherheit gebildetes Sonderteam führe unangekündigt Hausdurchsuchungen durch und beschlagnahme auf der Straße und in Schulen Mobiltelefone. Auch weiße Brautkleider, das Tragen von mehreren Schmuckstücken und Weingläser gelten Zeugenaussagen nach als südkoreanische Kultur und seien der Grund für eine Bestrafung. In dem Bericht wird darüber hinaus die Lage von nordkoreanischen Arbeitern im Ausland sowie der Zustand in Straflagern für politische Gefangene behandelt. Laut Zeugenaussagen von nordkoreanischen Flüchtlingen herrschten für Arbeitskräfte, die ins Ausland geschickt werden, um Devisen zu erwirtschaften, sklavenartige Zustände. Sie würden dazu gezwungen, ohne Pause über 13 Stunden am Tag zu arbeiten. 70% ihres Gehalts müssten sie an die Regierung in Nordkorea abgeben. Mit der Verschickung von Arbeitern ins Ausland verstößt Nordkorea gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats. Die Arbeitskräfte werden daher nicht offiziell als Arbeiter entsandt, stattdessen werden sie mit Touristenvisa und Studentenvisa ausgestattet. Die nordkoreanischen Arbeiter würden laut dem Bericht nach Russland, in den Mittleren Osten, nach Europa, Afrika und in die Mongolei geschickt. Sie müssten täglich Überstunden leisten, würden ständig beobachtet und ausgebeutet. Es gab auch Zeugaussagen, denen nach aufgebrachte Arbeiter zu kollektiven Aktionen übergingen. 2020 sollen sich nordkoreanische Arbeiter in Russland wegen Überstunden und Lohnverzugs krank gemeldet und die Arbeit boykottiert haben. 2018 sollen nordkoreanische Arbeiter in der Mongolei für kürzere Arbeitszeiten demonstriert haben, nachdem sie einen südkoreanischen Zeitungsbericht über die Ausbeutung der Nordkoreaner gelesen hatten. Laut dem Bericht gibt es nach Ermittlungen des Zentrums für die Dokumentation der Menschenrechtslage in Nordkorea 10 Straflager für politische Gefangene in dem Land, einschließlich der bereits geschlossenen. Auch das berüchtigte Straflager Yodok soll dem diesmaligen Bericht zufolge geschlossen worden sein. Es stellte sich heraus, dass die Straflager für politische Gefangene tief in den für Außenstehende schwer zugänglichen Bergen befinden. Dort sollen sogenannte Staatsverräter, die dem System zuwiderhandelten, und deren Familien untergebracht werden. Die Insassen müssen Zwangsarbeit in Minen und in der Landwirtschaft leisten. In den Straflagern soll es auch Hinrichtungen geben, einige davon seien öffentliche Hinrichtungen. Ein Mann, der 2019 aus Nordkorea geflüchtet war, sagte, er habe beobachtet, wie ein Insasse des Straflagers im Landkreis Pukchang wegen eines Fluchtversuchs hingerichtet wurde. Diesen Zeugen zufolge würden bei öffentlichen Hinrichtungen im Durchschnitt zwischen 2000 bis 3000 Menschen zum Zuschauen mobilisiert. Nach einem öffentlichen Gerichtsprozess werde die Todesstrafe entweder durch Erschießen oder Erhängen vollstreckt. Das Zentrum für die Dokumentation der Menschenrechtslage in Nordkorea hat von 2017 bis letztes Jahr insgesamt 3.553 nordkoreanische Flüchtlinge zur Menschenrechtslage in Nordkorea befragt. Die Untersuchungen ergaben, dass im Jahr 2015 noch 74-83% wegen wirtschaftlicher Not den Gang über die Grenze wagten. Zwischen den Jahren 2015 und 2020 fiel dieser Anteil auf 40%. Der Anteil, der Zweifel am Regime als Fluchtgrund nannte, stieg hingegen seit 2010 drastisch auf 21% im Jahr 2020. Im Zeitraum zwischen 2021 und 2023 betrug der Anteil der Nordkoreaner, die wegen Zweifeln am Regime und Sehnsucht nach Freiheit fliehen wollten, jeweils 38% und 64%. Das Vereinigungsministerium hatte für den Bericht von 2017 bis 2023 mit 3.553 Bewohnern des Hanawon ein Interview geführt. Hanawon ist eine Einrichtung, in der nordkoreanische Flüchtlinge auf ihr Leben in Südkorea vorbereitet werden. Hören Sie nun Asien Kompakt, dazu begrüßt Sie auch Sebastian Ratzer. Hallo liebe Hörer. Taiwan erwägt, qualifizierte ausländische Arbeiter ins Land zu holen, um sein Problem des Arbeitskräftemangels infolge der niedrigen Geburtenrate zu bewältigen. Dies berichtete Taipei Times am vergangenen Donnerstag. Laut dem Bericht habe der taiwanesische Wirtschaftsminister Chiu Ki-kuo bei einer Investorentagung neulich in Washington gesagt, dass seine Regierung in Betracht ziehe, angesichts des Mangels an Ingenieuren und anderen qualifizierten Arbeitskräften Fachkräfte aus dem Ausland zu beschäftigen. Dem Minister zufolge müsse Taiwan bis 2040 die Zahl der Facharbeiter aus dem Ausland auf einem Stand von etwa 400.000 bis 500.000 aufrechterhalten, um alle Stellen in der Hochtechnologieproduktion besetzen zu können. Das Wirtschaftsministerium sei dabei, sich mit der Lockerung von Einwanderungsbeschränkungen sowie neuen Anreizen zu beschäftigen und die genaue Zahl der nötigen Facharbeiter zu ermitteln, fügte Coin zu. Report zufolge könnten Produktionsstätten von taiwanesischen Unternehmen in den USA und anderen Ländern ein Kooperationsmodell zwischen Industrie und Hochschulen schaffen und die taiwanesische Regierung bei ihren Plänen unterstützen. Es sei auch möglich, dass solche Unternehmen mit Zuschüssen junge, qualifizierte Menschen dazu anregen, in Taiwan zu studieren und zu arbeiten, hieß es weiter. Die Reiselaune der Japaner verschlechtert sich weiter. Die Kostenbelastung infolge der anhaltend schwachen Landeswährung Yen ist einer der Gründe, weshalb sich Japaner scheuen, eine Reise ins Ausland zu unternehmen. In einem Artikel eines japanischen Wirtschaftsmagazins hieß es, dass sich die meisten Japaner keine Auslandsreise leisten können. Dies sei die traurige Wahrheit, die man nicht erkennen wolle. Wegen der teuer gewordenen Reisen ins Ausland würden Japaner mit Reisen im Inland vorlieb nehmen. Einer im Mai von der japanischen Fremdenverkehrszentrale veröffentlichten Statistik nach haben Japaner im ersten Quartal 4,757 Billionen Yen, etwa 29,66 Milliarden Dollar, für Reisen ausgegeben. Im Vorjahresvergleich ist dies ein Zuwachs von 11,8% und 13% mehr als zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Corona-Pandemie. 50.380.000 Menschen unternahmen eine Reise. Die Reiseausgaben sind zwar gestiegen, die Reiselust der Japaner ist aber schwach ausgeprägt. Die Reiseagentur JTB führte eine Umfrage zu den Reisetrends während der Goldenen Woche vom 25. April bis 5. Mai durch. Es stellte sich heraus, dass 73,6% der befragten Japaner während der Goldenen Woche einschließlich der Fahrt in die Heimat nicht länger als einen Tag reisen wollten. Die meisten nannten finanzielle Gründe für ihre Entscheidung. Sie sagten, dass sie sich schlicht keine Reise leisten könnten. Der Reisejournalist Hidenori Hashiga sagte, Japaner, die auf eine Auslandsreise verzichteten, reisten an einen Ort im Inland mit Übernachtung. Wer kein Geld für eine Übernachtung ausgeben wolle, würde einen Tagesausflug unternehmen. Hashiga nannte als wichtigen Grund für das nachlassende Bedürfnis nach einer Auslandsreise den schwachen Yen. Vor der Corona-Pandemie lag der Wechselkurs noch bei einem Dollar zu 100 Yen. Der Wert des Yen ist aber so stark gesunken, dass man mit Stand des vergangenen Donnerstags für einen Dollar 160 Yen bezahlen muss. Eine Oberschule in Mihara Higashi in der Präfektur Hiroshima plante ursprünglich eine Schulreise nach Taiwan. Als die Kosten dafür pro Person von 100.000 Yen auf 150.000 Yen stiegen, änderte die Schule den Plan und reiste mit den Schülern nach Tokio. Von den 30 Oberschulen in dem Gebiet sollen 22 als Ziel für die Schulfahrt einen Ort im Inland gewählt haben. Experten führen den Verzicht auf Auslandsreisen auch darauf zurück, dass in den von Japanern bevorzugten Reiseländern die Preise drastisch steigen. Der Zeitschrift zufolge seien die Preise in Taiwan jetzt nicht mehr niedriger als in Japan. Die Preise in Korea seien sogar höher als in Japan. Länder wie China und Indien sind zwar bislang billiger, für diese Länder sei es aber nicht einfach, ein Visum zu bekommen. Wurde das 27. Jubiläum der Rückgabe Hongkongs an China am 1. Juli mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen begangen. Laut der South China Morning Post waren seit dem 24. Juni über 4.000 Sicherheitskräfte im Einsatz, um gegen provokative Aktionen vorzugehen. Die Polizei warnte vor dem Jubiläumstag, dass jede Person, die sich an öffentlichen Plätzen auffällig verhält, mit einer Verhaftung rechnen müsse. Einer Quelle nach seien Personen, die aufrührerische Kleidung trugen, genau beobachtet und durchsucht worden. Solche agitatorischen Aktionen könnten nach dem Sicherheitsgesetz mit einer Haftstrafe von bis zu 7 Jahren geahndet werden. Am 14. Juni wurde ein 27-jähriger Mann dafür angeklagt, dass er an einem öffentlichen Platz auffällige Kleidung getragen hatte, mit dem Ziel, die Menge zu einer politischen Aktion anzustiften. Der Mann trug ein T-Shirt mit einem Aufdruck, wonach die Unabhängigkeit Hongkongs gefordert werde. Solche T-Shirts waren bereits bei Demonstrationen im Jahr 2019 aufgetaucht. Er wurde auch verdächtigt, eine Maske mit dem Buchstaben FDNOL getragen zu haben. FDNOL steht für 5 Forderungen, nicht mehr und nicht weniger. Dies waren unter anderem die Direktwahl des Verwaltungschefs von Hongkong, vollständige Rücknahme des Auslieferungsgesetzes und Freilassung der verhafteten Demonstranten. Die Hongkonger Polizei verhaftete am 15. Juni einen 29-jährigen Mann, der Sitz in den Bus mit Hassparolen gegen die Zentralregierung in Peking und die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong versehen hatte. Es wurde zudem festgestellt, dass Mitarbeiter der Hongkonger Post hinsichtlich der Verordnung zum neuen nationalen Sicherheitsgesetz geschult wurden. Die Verordnungen sind ein Pendant zum von Peking im Jahr 2000 verabschiedeten umstrittenen Sicherheitsgesetz. Unter anderem können Personen, die das Singen der chinesischen Nationalhymne verweigern, verhaftet werden. Vor einigen Wochen wurden 2 Männer und eine Frau wegen des Verdachts festgenommen, beim Qualifikationsspiel für die Fußball-WM 2026 zwischen Hongkong und Iran am 6. Juni den Kopf weggedreht zu haben, als die Nationalhymne erklang. Sie sollen damit die Nationalhymne verunglimpft haben. Das war's für heute in Asien Kompakt. Tschüss, bis nächste Woche. In den Gewässern der Insel Sonyudo, nahe Kunsan in der Provinz Nordcholla, läuft die Suche nach archäologischen Relikten auf Hochtouren. Taucher Kim Tae-yeon, der eine Fundstelle in 5 Meter Tiefe, 200 Meter von einer Barge entfernt, erforscht, gab nach etwa 10 Minuten ein Signal, dass er auf etwas gestoßen sei. Als Taucher Kim das Objekt an die Meeresoberfläche brachte, näherten sich die Mitarbeiter des Nationalen Instituts für Maritimes Erbe mit neugierigen Blicken. Der Gegenstand war ein etwa 1,5 Meter langes Holzstück. Die Kuratoren der Behörde für Nationales Erbe vermuteten gleich, dass es sich um einen Teil eines Schiffes handele. Eine Taucherin, die bei dem Projekt dabei war, hatte ein ganzes Netz mit Scherben von Tongeschirr und Hirschhörnern an die Oberfläche geholt. Die Behörde für Nationales Erbe und das Nationale Institut für Maritimes Erbe führen in den Gewässern um die Insel Sonyudo in Kunsan im Südwesten des Landes seit 2021 archäologische Ausgrabungen unter Wasser durch. Bei den ersten und zweiten Ausgrabungen wurden wertvolle Relikte ans Licht gebracht. Darunter grüne Seladon aus der Zeit des Go-Reiches sowie weiße Seladon und Schleifsteine aus der Zeit Joseons. In der dritten Phase fanden die Forscher sogar ein Steinmesser aus der Bronzezeit. Die rund 670 Funde sind der bislang vielseitigste Fund von Kulturerbe in der Geschichte der koreanischen Unterwasserarchäologie. Daraus kann geschlossen werden, dass in dieser Gegend seit dem prähistorischen Zeitalter ein lebhafter Austausch über den Seeweg stattfand. Unterwasserausgrabungen sind anstrengender als Ausgrabungen an Land. Der einzelne Taucher muss sich mit einer schweren Ausrüstung ins Meer begeben. Die Taucher tragen eine besondere Maske, an der ein Kabel für die ständige Zufuhr von Sauerstoff angebracht ist. An der oberen Seite der Maske befinden sich Geräte für Bildgebung, Beleuchtung und Kommunikation, die Informationen über die Lage unter Wasser an die Forscher auf dem Schiff senden. Kurz vor dem Gang ins Wasser ziehen sich die Taucher eine Spezialweste an, die 20 Kilogramm wiegt und ihnen hilft, unter Wasser das Gleichgewicht zu halten. Auf dem Rücken tragen sie eine 10 Kilogramm schwere Sauerstoffflasche für den Notfall. Die Taucher sagen aber, dass sie unter Wasser wegen der Auftriebskraft fast kaum Gewicht spüren. Ein Anlass für das Ausgrabungsprojekt war, dass im Jahr 2020 ein Fischer in den Gewässern von Sonyudo Scherben von grünen Seladon entdeckte und dies gemeldet hatte. Von der ersten Fundstelle als Ausgangspunkt wurde der Abschnitt für die Ausgrabungen in Abständen von eher 1 Meter wie ein Schachbrett markiert. Jedes Quadrat wird der Reihe nach erforscht. Die Fläche für die Ausgrabungen beträgt 250.000 Quadratmeter. Davon wurden erst etwa 3% erforscht. Die Taucharbeiten finden gewöhnlich von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Zwei Taucher bilden ein Team. Wegen des Wasserdrucks begibt sich ein Taucher höchstens zweimal am Tag in die Tiefen des Meeres. Nach 10 Tagen Arbeit bekommen die Taucher 5 Tage frei. Taucher Kim Tae-yeon sagte, die Reichhaltigkeit der Relikte weise darauf hin, dass sich am Grund ein gesunkenes Schiff befindet. Er hoffe, dass mehr spezielle Ausrüstung und mehr Taucher eingesetzt werden und die Ausgrabungen zügiger vorangetrieben werden. Die Insel Seonyu-do war in der Vergangenheit ein wichtiger Stützpunkt für die Schifffahrt im Westmeer. Zur Zeit des Goryeo-Reiches hatte die Insel die Funktion eines Hafens für den Handel mit China. Zur Zeit des Reiches Joseon wurde dort eine Basis für Seestreitkräfte eingerichtet, um Angriffe durch Japan abzuwehren. Die häufige Entdeckung von Goryeo-Sailanun weist darauf hin, dass die in der Nähe in Gangseong und Pu'an hergestellte Keramik mit dem Schiff nach Kaegyeong, der Hauptstadt des Goryeo-Reiches, transportiert wurde. Kaegyeong lag im heutigen nordkoreanischen Kaesong. Darüber hinaus wurde auch eine Vielfalt von Gegenständen, die für den Alltag auf dem Schiff gebraucht werden, wie Löffel aus Bronze und Töpfe aus Eisen, gefunden. Dies legt die Vermutung nahe, dass ein altes Schiff auf dem Meeresgrund liegt. Das war's für heute im Kreuzung quer durch Korea. Mit dem Lied UFO gesungen von Panic schließen wir die Sendung. Tschüss, bis zum nächsten Mal. hören gerade KBS World Radio. Die deutschen Programme von KBS World Radio können Sie unter anderem auf Kurzwelle, unserer Website world.kbs.co.kr oder ganz bequem über die KBS World Radio App empfangen. Auch über unsere Social Media Plattformen halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Folgen Sie uns dazu gerne auf Facebook, Twitter und Instagram, um aktuelle Informationen und spannende Einblicke in unseren Sendealltag zu erhalten. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Programm schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: german@kbs.co.kr. Vielen Dank für Ihr Interesse an den Programmen von KBS World Radio in deutscher Sprache. Zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen bedeutende Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Wenn der Buchweizen blüht von Lee Ho-seok aus dem Jahr 1936. Die Geschäfte auf dem Sommermarkt waren von Anfang an nicht gut gelaufen und so lagen die Marktflächen bereits zur Mittagszeit, als die Sonne noch hoch am Himmel stand und mit heißen stechenden Strahlen durch die ausgerollten Vorhänge der Marktbuden hindurch auf die Rücken der Händler brannte, weitgehend verlassen da. Schluss für heute, ergriff Ho, der Stoffhändler, ein Mann mit pockenvernagtem Gesicht und noch dazu Linkshänder, schließlich die Initiative. Gute Idee, antwortete sein Kollege Cho. Hier in Bungpyeong sind wir unsere Sachen ohnehin noch nie gut losgeworden. Lass uns wenigstens morgen in Daewa ein ordentliches Geschäft machen. Bis wir da sind, werden wir wohl die ganze Nacht laufen müssen, oder? Vielleicht scheint ja der Mond. So beginnt die Erzählung Wenn der Buchweizen blüht von Lee Ho-seok. Lee Ho-seok wurde 1907 in Bungpyeong im Bezirk Pyeongchang in der Provinz Gangwon-do geboren. Wenn der Buchweizen blüht, erschien 1936 in der Literaturzeitschrift Jogwang. Die Geschichte spielt im Sommer in der Provinz Gangwon-do auf dem Weg von Bungpyeong nach Daewa. Das Geschäft auf dem Markt in Bungpyeong ist nicht gut gelaufen und der alte Ho und sein Kollege Joe, zwei Stoffhändler, beschließen, nach Daewa weiterzuziehen. Sie kommen an einer Kneipe vorbei, wo eine junge Frau arbeitet, für die sich Ho ein wenig interessiert. Er weiß, dass er es als alter, pockennarbiger Mann nicht mit den jungen Burschen aufnehmen kann, die sich um das Mädchen bemühen. Als er den jungen Tongi mit ihr herumschäkern sieht, reagiert er heftig und verpasst dem armen Burschen eine schallende Ohrfeige. Doch schon nach kurzer Zeit bedauert Ho sein unkontrolliertes Verhalten und trinkt beschämt den Makgeolli-Reiswein auf, den Joe ihm bestellt hat. Da kommt Tongi plötzlich wieder hereingestürmt und ruft aufgeregt, dass der Esel von Ho von alleine sei und einen Riesenwirbel mache. Ho und Joe laufen eilig hinaus. Ho ist Tongi dankbar, dass er ihm trotz ihrer Auseinandersetzung berichtet hat, was vorgefallen ist. Er hat sogleich die Straßendingels im Verdacht. Seinen geliebten Esel, seinen treuesten Freund, der ihn sein halbes Leben lang begleitet hat, gequält zu haben. Die Straßenkinder hatten dem Tier offensichtlich übel mitgespielt. Aus sicherer Entfernung rief einer der Rotznasen nach, »Wir haben nichts gemacht. Der hat eine Eselstute gesehen und ist von ganz alleine verrückt geworden.« »Wie redest du denn mit mir, du unverschämter Bengel?« Als er gesehen hat, wie die Eselstute von Kim Chong-ji hier vorbeigezogen ist, da hat er mit den Hufen die Erde aufgewirbelt und ist wie ein verrückter Ochse herumgesprungen mit Schaum vor dem Mund. Wir haben nur zugeschaut, weil das so lustig anzusehen war. Guck doch mal unter seinen Bauch, rief der Junge in boshaftem Ton und kicherte. Oh, spürte, wie er rot wurde. Hilflos stellte er sich vor den Esel, um den Jungen den Blick auf den Unterleib des Tieres zu verwehren. Der ist ja richtig brünftig, der alte Esel. Ho, Joe und auch Tony verlassen nun Wung Pyong, um über Nacht zum Markt in Dewa zu wandern. Den Markt in Wung Pyong hat Ho in den 20 Jahren als fliehender Händler nie ausgelassen. Dieser Ort ist für ihn mit Erinnerungen verbunden und mit einem Ereignis, das ihn bis heute verfolgt. Und auch in dieser Nacht holt er die alte Geschichte wieder hervor. Joe, der sie schon 100 Mal gehört hat, hört sie auch dieses Mal wieder bereitwillig an. So eine Geschichte passt doch sehr gut in eine Mondnacht wie diese, sagte Ho. Der tiefstehende Mond, nicht mehr ganz voll, verströmte ein warmes, weiches Licht. Auf ihrem beinahe 25 Kilometer langen nächtlichen Fußmarsch durch die Wildnis würden sie 2 Berghügel und einen Flusslauf überqueren müssen. Der Weg führte nun an einem langgestreckten Berghang entlang. Es war wohl schon nach Mitternacht und groß und scheinbar zum Greifen nahe erschien dort der Mond in der toten Stille wie ein atmendes Tier. Bohnenstöcke und Maisstauden schimmerten bläulich ins sanfte Mondlicht getaucht. Über den gesamten Berghang erstreckten sich die bereits blühenden Buchweizenfelder, ruhig und friedlich daliegend, wie von feinem Salz überstreut. Die roten Stängel der Pflanzen schienen zerbrechlich wie zarter Duft, und leichten Schrittes liefen die Esel dahin. Der Weg war so schmal, dass die 3 Männer auf ihren Eseln in einer Reihe hintereinander reiten mussten. Das silbrige Gebimmel der Glöckchen des Eselgeschirrs klang weithin über die Buchweizenfelder. Diese Beschreibung des Weges von Wung Pyong nach Dewa zählt zu den am meisten gerühmten Passagen der gesamten koreanischen Literatur. Und so beginnt Hos Geschichte. Es war die Nacht vor dem nächsten Markttag, genauso wie diese heute. Der Raum der Herberge mit seinem Lehmboden war so feucht und stickig, dass ich keinen Schlaf finden konnte. Irgendwann, mitten in der Nacht, stand ich auf und ging allein hinaus an den Bach, um mich dort ein wenig im Wasser zu erfrischen. Wung Pyong sah damals ganz genauso aus wie heute. Überall ringsum die Buchweizenfelder und auf beiden Seiten des kleinen Bachlaufes die schneeweißen Blüten. Ich hätte meine Kleider eigentlich einfach gleich an Ort und Stelle ablegen können, doch der Mond schien so hell, dass ich doch lieber zur nahegelegenen Mühle ging, um mich dort zu entkleiden. Es geschehen schon die seltsamsten Dinge auf dieser Welt. Da steht mir plötzlich das Mädchen gegenüber, die Tochter von Song, das hübscheste Mädchen von ganz Bunkern. Dort und weinte. Ich konnte mir schon meinen Reim darauf machen, denn zu der Zeit befand sich die Familie Song ja in ziemlichen Schwierigkeiten und war drauf und dran, die Sachen zu packen und einfach fortzuziehen. Wie konnte die Tochter da auch frohen Mutes sein? Wenn sich ein geeigneter Mann hätte finden lassen, wäre sie bestimmt sofort verheiratet worden, auch wenn sie sich sicher entschieden dagegen gesträubt hätte. Jedenfalls, es gibt wohl nichts Rührenderes als ein Mädchen, das weint. Zuerst wirkte sie ein wenig erschrocken, aber wenn man in Sorge ist, wird man wohl schneller weich, und so kam dann eins zum anderen. Noch bevor der nächste Markttag begann, war die gesamte Familie vollständig verschwunden. Ich weiß nicht, wie oft ich auf dem Markt in Jaecheon gewesen bin, um nach ihr zu suchen. Keine Spur von ihr, nirgends. Es war unsere erste und letzte Nacht. Seitdem hänge ich an Bongpyeong und mein halbes Leben lang bin ich immer wieder dorthin zurückgekehrt. Wie könnte ich das jemals vergessen? Die drei Männer nähern sich nur der Hauptstraße und Tony, der bis dahin ein kleines Stück zurückhing, schließt wieder zu ihnen auf. Ho will sich für den Vorfall in der Kneipe entschuldigen und es entwickelt sich ein Gespräch. Der junge Mann spricht plötzlich über seinen Vater, von dem er nichts weiß. Ho horcht auf. Die drei Männer überqueren nun den Hügel und erreichen den Fluss. Ein Unwetter hat die schmale Brücke zerstört, und so ziehen sie ihre Kleider aus, binden sie sich auf den Rücken und waten durch das Wasser. Aber wer hat dich denn dann aufgezogen? Nahm Ho das Gespräch wieder auf. Meine Mutter musste sich einen anderen Mann nehmen und machte eine Kneipe auf, sagte Tony. Mit 18 Jahren ging ich von zu Hause fort und seitdem mache ich diese Arbeit. Stammt die Familie deiner Mutter ursprünglich aus Jaecheon? Fragte Ho. Nein, eigentlich nicht. Sie hat mit mir nie viel darüber gesprochen, aber ich habe gehört, dass sie eigentlich aus Bongpyeong kommt. Aus Bongpyeong? Wie ist denn der Name deines Vaters? Wie soll ich das wissen? Ich habe seinen Namen nie gehört. Ja, natürlich, murmelte Ho. Vor seinen Augen verschwamm alles. Er blinzelte ein paar Mal, achtete nicht mehr recht darauf, wohin er trat, und schon stolperte er. Er fiel nach vorne und stürzte ins Wasser. Seine Kleider waren vollkommen durchnässt und er sah aus wie ein erbärmlicher, nasser Hund. Im Wasser konnte Tony den alten Mann leicht auf den Rücken nehmen. Ho war zwar triefnass, aber so dünn, dass es dem kräftigen jungen Bursch nicht schwer fiel, ihn zu tragen. Auch das noch. Heute habe ich wirklich nicht alle Sinne beisammen, meinte Ho. Keine Sorge, das geht schon. Sag mal, hat deine Mutter denn gar nicht versucht, deinen Vater wiederzufinden? Sie hat immer gesagt, sie wolle ihn wenigstens ein einziges Mal wiedersehen. Wo ist sie denn jetzt? Sie hat sich von meinem Stiefvater getrennt und lebt noch immer in Jaecheon. Ich habe vor, sie im Herbst nach Bongpyeong zu holen. Wenn ich mich ordentlich anstrenge und die Zähne zusammenbeiße, werden wir wohl irgendwie über die Runden kommen. Bestimmt. Das ist sehr tüchtig von dir, Junge. Diesen Herbst? Von Dongis breitem Rücken ging eine angenehme Wärme aus. Als sie das Ufer erreicht hatten, bedauerte Ho es beinahe ein wenig, sich nicht einfach noch ein Stück weiter tragen lassen zu können. Ho ist überzeugt, dass Dongis Mutter das Mädchen ist, das er einst in seiner Jugend getroffen hat. Pang Min-ho, Professor für Literaturwissenschaft an der Seoul National University, über die Botschaft dieser Geschichte. 이 메밀꽃 필 무렵의 주제가 무엇일까라고 생각할 때 의미 있게 다가오는 면이 있습니다. Worum geht es in der Geschichte, wenn der Buchweizen blüht? Auch ein Mensch, der nicht durch soziale Institutionen, Bräuche oder Organisationen geschützt ist, findet einen Weg, um sein Leben weiterzuführen. Und wenn jemand den starken Willen hat, weiterzuleben, überleben auch menschliche Verbindungen, wie die zwischen den Generationen. So auch die Beziehung zwischen Ho und Tongi. Sie leben auf der Straße, doch trotz ihrer bedürftigen und harten Situation setzen sich ihr Leben und ihre Liebe fort. Das Leben geht weiter. Das ist es, was Ijo-sa uns sagen wollte. 사랑이 있고 그리고 생명의 이어짐이 있다는 이야기를 하고 있다라고 얘기할 수 있겠죠. Es wird Abend und die Gefährten beschließen, eine kleine Rast einzulegen, bevor sie die nächste Herberge erreichen. Ho wringt seine Kleider aus und zieht sie wieder an. Er bibbert vor Kälte. Und doch fühlt er sich leicht und beschwingt. Kommt, lasst uns zügig bis zur Herberge weiterlaufen. Dort zünden wir ein Lagerfeuer an und ruhen uns aus. Den Eseln koche ich heißes Wasser. Morgen ist der Markt in Deha und dann geht es weiter nach Jecheon. Willst du denn auch nach Jecheon, ha? Ja, ich würde da nach langer Zeit gerne wieder einmal hin. Dongi, wollen wir zusammen gehen? Die Esel setzten sich in Bewegung und Dongi hielt die Peitsche in der linken Hand. Hors Augen mochten im Laufe der Zeit trüb und schwach geworden sein, doch dass Dongi Linkshänder war, entging ihn in diesem Augenblick keineswegs. Leichten Schrittes ging es voran und das feine Gebimmel der Eselglöckchen klang über die nächtlichen Felder. Der Mond hatte sich bereits ein ganzes Stück geneigt. Das war Literatur zum Hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Dirks. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis nächste Woche, wenn wir Ihnen ein weiteres bedeutendes Werk der koreanischen Literatur vorstellen. Deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle hören. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an German@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.